deine Lust ist Last. Dein Zucker ist mir als ein Gift verhasst. Dein Freudenlicht ist mein Komete. Und wo man deine Rosen bricht, sind Dornen ohne Zahl zu meiner Seelenqual. Der blasse Tod ist meine mir auf die Sonne der Herrlichkeit und Himmelswonne. Drum seufz ich recht von Herzensgrunde nur nach der letzten Todesstunde. Christo bald zu weinen.